Kalital 25. Tina stand nackt da. Karl und Johanna ebenfalls. Sie wusste nicht genau, was sie machen sollte. Bei Rainer und ihr war es irgendwie von Slaps passiert. Johanna und Karl küssten sich und sie sah, wie Johanna sein Glied mit der Hand massierte. Karl streichelte ihre Brust und küßte ihren Nacken. Dabei hatte er eine Hand auf ihrem Hintern. Tina stand einfach da und schaute ihnen zu. Sie sah, wie Karl zu wachsen begann, während Johanna ihn massierte. Karl sah sie an und lächelte. Er streckte ihr die Hand hin und sie ergriff sie zögernd. Karl zog sie zu sich heran und legte ihr eine Hand auf den nackten Hintern. Johanna nahm die Hand von Karls Glied, nahm ihre und wollte sie dazu bringen, es anzufassen. Sie zog die Hand leicht zurück, aber als Johanna sie weiter ermutigte, ließ sie es zu, dass sie ihre Hand auf sein Glied legte. Es fühlte sich warm und irgendwie komisch an. Es war weicher, als sie es erwartet hatte, obwohl sie spürte, dass es auch irgendwie hart war. Sie umfasste es und bewegte es etwas. Karl, der ihren Hintern streichelte, gab ein Brummen von sich, als sie seine Vorhaut zurückzog. Sie spürte, wie sein Schwanz härter wurde und begriff, jetzt, dass er noch nicht ganz so weit war. Karls Hand rutschte zwischen ihren Pobacken nach unten, sodass er fast ihre Scheide erreichte. Sie spürte seine Finger und Caroline legte eine Hand auf ihre Brüste und massierte sie. Sie spürte, wie Karl in ihrer Hand härter wurde, während sie ihn wichste. Sie sah ihn immer größer werden und erschreckte, als sie merkte, welche Macht sie über ihn hatte. Als sie spürte, wie hart er war, merkte sie, wie sie ich vorstellte, dass sie ihn in sich spürte. Johanna sah sie an und sie gingen zum Sofa. Tina und Johanna legten sich nebeneinander und Johanna legte die Hand auf Tinas angewinkelte Beine und drückte sie sanft auseinander. Karl stand vor ihr und Tina überkam Angst. So groß wie Karl war, würde sie bestimmt wieder Schmerzen haben. Johanna sah Tina an und legte eine Hand auf ihre Brust, während Karl sich zwischen ihre Beine bewegte. Sie spürte seinen Körper an der Innenseite ihrer Schenkel und öffnete sich weiter für ihn. Sie sah, dass er sein Glied in der Hand hatte und sich selbst zurückzog, sodass er nun seine eingelegte Eichel auf ihre feuchte Muschi legte. Sie spürte es und stöhnte, als er in sie eindrang. Der Schmerz, den sie erwartet hatte, blieb aus. Das einzige Gefühl, das sie spürte, war pure Erregung. Es fühlte sich anders in ihr an. Er stöhnte. Oh mein Gott, bist du eng. Sie sah ihn entschuldigend an und stöhnte bei, während er wieder in sie stieß. Stöhnend sagte er: Das ist geil. Tina spürte Johannas Hände auf ihrer Brust und sie wendete den Kopf zu ihr. Sie sah, dass sie eine Hand an ihrer Vagina hatte und sie die Finger rein skob, während sie mit einer ihre Brust streichelte. Es schien sie zu erregen, dass ihr Freund in ihr war. Karsten wurde schneller und ihr Stöhnen wurde intensiver. Er hatte die Hände an ihrer Seite und beugte sich vor, um noch tiefer in sie zu dringen. Er küsste sie, während er so tief in sie drang, wie sie es nie gespürt hatte. Er bewegte sich in ihr und sie fühlte sich voll ausgefüllt. Nach einer Weile wurden seine Stöße langsamer, aber intensiver, und sie spürte, wie sich ihre Erregung steigerte. Sie hatte das Gefühl, zerspringen zu müssen. Plötzlich spürte, wie Karls Schwanz in ihr zockte, und mit dem darauf folgenden Stoß spürte sie, wie er sich in sie ergoss. Er spritzte bei zwei weiteren Stößen, und sie spürte ihren Orgasmus. Sie schrie und stöhnte, während sie spürte, wie sein heißes Sperma in ihre Vagina floss. Tina neben ihnen machte eine komische Bewegung und Tina sah, wie sie zur Seite kiepte. Aus ihrer Vagina tropfte es. Konnte man als Frau einen solch starken Orgasmus haben? Karl hatte sich nicht bewegt und sie stöhnte überrascht, als er nach einem Moment wieder anfing, sie in sie einzudringen. Sie spürte, wie ihre Erregung sich wieder aufbaute. Sie sah ihn an, als er sich über sie beugte und küsste. Jeder Stoß in sie spürte sich so intensiv, dass es nicht lange dauerte, bis sie so weit war, und während er stöhnend immer wieder tief in sie eindrang, hatte sie einen zweiten Orgasmus, der dadurch, dass er während sie kam, weitermachte, nur umso intensiver war. Sie spürte, als der Orgasmus abklang, dass er sich leicht verkrampfte, aber er hatte eine entschlossene Miene aufgesetzt und lächelte sie entschlossen an. Ihre Erregung konnte sich kaum abbauen, als sie wieder und stärker zurückkam. Und als er sich nach einer Weile in ihr verkrampfte und sie spürte, dass er erneut sein Sperma in sie spritzte und wie heiß es tief in sie floss, hatte sie einen weiteren Höhepunkt. Er stisse weitere 5 Mal in sie, wobei sie nur bei den ersten 3 Stößen spürte, wie er in sie fließte. Dabei wurden seine Stöße mit jedem Stoß langsamer. Als sie spürte, dass ihr Orgasmus zu Ende war, zog er sich langsam aus ihr zurück. Sie stöhnte, als sie spürte, wie sein Samen sich den Weg durch ihre Öffnung suchte, als er sich ganz aus ihr zurückzog. Er legte eine Hand auf sie und streichelte mit einem Finger über sie. Johanna sah ihn lächelnd zu. Na, war's schön? Sie hatte beide angesprochen, aber Tina war noch zu atemlos, um zu antworten. Bruder. Ich verstehe, warum mein Bruder so interessiert an dir ist, aber er ist ein Idiot. Ein Mädchen wie dich wird ein Mensch wie er nie bekommen. Karl setzte sich neben sie. Sein Glied war bereits wieder auf Normalgröße zurückgeschrumpft. Es hat sich anders als mit ihm angefühlt, sagte sie langsam. Johanna sah sie an. Das tun die meisten Männer. Ich weiß nicht, wie Rainer ist, aber er ist mit Sicherheit größer oder kleiner. An einer anderen Stelle dicker oder dünner. Und du bist so jungfräulich, dass du vermutlich auf die Änderung spürst, die sich natürlich auch immer unterscheidet. Tina nickte. Das meinte ich aber nicht. Tja, du bist eben verliebt. Du bist eben verliebt, meinte Karl überraschend. Ich hoffe aber, ich habe meine Sache trotzdem gut gemacht. Sie ließ einen kleinen Lustseufzer hören, als sie sich ein Stück aufrichtete und spürte, wie sich sein Sperma noch in ihr bewegte. Langsam stand sie auf und zeigte aufs Badezimmer. Die beiden nickten. Sie stellten sich unter die Dusche und dachte über alles nach. Sie spürte, wie der Rest von Karls Erregung aus ihr verschwand. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte. Sie war bis vor ein paar Wochen nie mit einem Mann zusammen gewesen und nun hatte sie sogar schon 2 gehabt, ohne überhaupt einen Freund zu haben. Und irgendwie fand sie das schlimmer. Sie hatte mit dem Freund ihrer besten Freundin geschlafen. Sicher, sie war dabei und hatte sie sogar dazu ermutigt. Aber was dachte sie wirklich darüber? Sie stieg aus der Dusche und nahm ein Handtuch, um sich abzutrocknen. Als sie ins Wohnzimmer zurückkehren wollte, hörte sie, wie Karl und Johanna sich unterhielten. Offenbar war sie das Thema. Aber sie war wohl mit Anne im Gespräch dazu gekommen. Karl meinte gerade: Ja, sie fühlt sich schön an und so eng. Au! Sei lieb zu ihr. Sie macht eine schwere Zeit durch. Weiß ich, du musst mich ja nicht fragen. Ich frage mich nur, ob sie das verwinden kann. Das ist immerhin eine verzwickte Sache. Glaubst du, er liebt sie? Johanna zögerte. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht und ich weiß nur, was ich über ihn gehört habe. Ich habe einen Freund, der ihn kennt und meinte, zumindest mit Männern sei er nur auf Sex aus. Allerdings wisse er auch, dass er nie eine Freundin hatte und sich das intensiv wünschte. Ich würde darauf wetten, dass Caroline seine erste Frau war. Was wen, wenn man bedenkt, dass ihre Tochter das Mädchen war, das ihn als ihren ersten hatte. Johanna stöhnte. Hey, was machst du denn? Sie stöhnte erneut. Ich werde mal nachforschen, was ich rausfinde und was ich gerade mache. Ich nehme jetzt meine Frau. Tina hörte das Grinsen schon aus seiner Stimme. Sie zögerte, ins Zimmer zu gehen. Als sie gerade die Tür aufdrückte, lag Johanna genau wie sie da und sie sah gerade, wie Karl seine Eichel in sie schob und während er tief in sie eindrang, stöhnte er. Johanna folgte ihm kurz darauf und Tina spürte bei ihrem Anblick, wie ihre Scheide feucht wurde. Sie wollte das Zimmer wieder verlassen, als Johanna ihren Namen tief. Erstaunt drehte sie sich wieder um. Johanna hatte die Augen geschlossen. Sie konnte sie also nicht gesehen haben, aber sie tief erneut ihren Namen, allerdings stöhnend und erregt, als würde sie sich gerade Unanständiges ausmalen. Tine blieb stehen und Karl, der zu ihr schaute, lächelte. Sie ging auf die beiden zu und setzte sich wie zuvor, Johanna neben diese, legte ihre Hand auf ihre Brüste und begann sie sanft zu kneten. Es fühlte sich komisch an, eine andere Frau so zu berühren. Plötzlich spürte sie eine Berührung an der Scheide und stöhnte, als zwei Finger in sie eindrangen. Johanna hatte ihr die Hand auf die wieder feucht werdende Muschi gelegt und schob die Finger so tief sie konnte in sie. Tina stöhnte, als Johanna die Finger zu bewegen begann. Was zur Hölle machte sie da? Sie spürte, wie sich die Finger voneinander unabhängig bewegten, und es fühlte sich so intensiv an, sie konnte sich kaum darauf konzentrieren, Johannas Brüste zu massieren. Plötzlich, als Johanna ihre Finger auf Tinas Bauch zu bewegte und eine Stelle erreichte, stöhnte Tina schreiend auf. Was war das? Sie wurde so weit, das ging noch nasser. Sie spürte diese kleine Stelle, die Gaum die Größe einer Münze hatte, so intensiv. Johanna wiederholte die Bewegung und Tina schrie ihre Lust hinaus. Sie konnte nicht anders. Sie beugte sich etwas und legte ihre Hände auf das Sofas. Sie musste sich abstützen. Johannas Finger waren unermüdlich, bewegten sich in ihr und immer wieder über diesen ihnen kleinen Punkt in ihr. Sie nahm Johannas Stöhnen und Karls Lustseufzer kaum wahr. Sie spürte einen Orgasmus so intensiv und schnell näher kommen, dass sie ihn gar nicht kontrollieren spüren konnte. On einem auf den anderen Monet zersprang sie und spürte, wie aus ihrer Scheide und an ihren Beinen hinab etwas Feuchtes spritzte. Als sie später am Tag im Bett lagen, sie waren alle ziemlich müde und Johanna hatte darauf bestanden, dass Tina bei ihnen schlief, dachte sie darüber nach, was passiert war. Sie dachte an Karls Penis, der sich in ihr bewegte, und auch, wie tief er in sie eingedrungen war. Er dachte und spürte sie sogar nicht, wie Johannas Finger sich in ihr bewegten. Auf dem Nachtisch hinter ihm, hinter Tim, leuchtete die Uhrzeit. Es war das 1 Uhr nachts. Sie lag genau zwischen Johanna und Karl. Sie verstand nicht, warum Johanna darauf bestanden hatte, dass sie sich zwischen sie legte. Sie seufzte erschöpft, die beiden schliefen bereits fest. Scheinbar unbewusst im Schlaf spürte sie Karls Hand an ihrer Brust. Vielleicht glaubte er, sie wäre Johanna. Allerdings spürte sie auch immer wieder Johannas Hand, die ihren Po streichelte. Johanna hatte sich so dicht zu ihr gelegt, dass sie ihre Brüste im Rücken spürte. Es war 1:03 Uhr. Und das war auch das Letzte, an was sie sich erinnern konnte. Sie war eingeschlafen. Sie träumte von Rai. Na, wie überrascht sie war, als er plötzlich aufstand und seine Badehose ausgezogen hatte. Und wie ihr klar wurde, dass das eine unbeabsichtigte Reaktion war, als er sich umdrehte. Daran, wie sie kurzerhand entschieden hatte, sich auch auszuziehen, nur um sich etwas überlegen zu fühlen. Und daran, wie hilflos sie sich fühlte, als sie begriff, dass sie sich ihm ausgeliefert hatte. Aber er war lieb und nutzte die Situation nicht aus, als sie nackt nebeneinander im Pool lagen. Sie träumte plötzlich von Tim und wie oft er versucht hatte, sie zu verführen. Und wie arrogant und böse er schaute, wen er es nicht schaffte. Und sein Gesicht verwandelte sich in das Freundliche seines Bruders, den sie in sich eindringen spürte und der sie ausfüllte. Sie wachte auf und schaute auf Karls Gesicht. Er lag über ihr und sie stöhnte, als er sich aus ihr herauszog. Entschuldige, ich konnte nicht anders. Morgens habe ich immer eine solche Erektion, dass ich nicht anders kann, als sie zu wichsen, oder? Er brach ab, als Johanna ins Zimmer kam. Sie war nackt, bis auf ein Handtuch, das um ihren Kopf war. Sie lächelte und Karl wollte sich ganz aus ihr zurückziehen, als sich ihr Körper von alleine bewegte, ihre Beine umschlossen, seine Hüfte und ihr Becken bewegte sich ein Stück nach vorne, damit er nicht ganz aus ihr erhaus konnte. Ich mache mal Frühstück, meinte Johanna lachend und verließ den Raum. Karl lächelte und sie spürte, wie er sich wieder in sie schob.